Willkommen zu einer neuen Folge der Abendlandung im Kashmir Radio. Am Mikrofon ist Jean-Marie Dur. Heute hören wir Musik von Annette Peacock, William Eaton, Karen Crock, Dip in the Pool, Michael William Gilbert, J.D. Emanuel und einigen anderen mehr. Als allererstes spiele ich euch etwas von Fernando Falsao vor, einem brasilianischen Musiker, der zu seinen Lebzeiten nur zwei Alben veröffentlicht hat, aber zwei ganz besondere, großartige Alben, Memoria das Aguas von 1981 und Barracas Barrocas von 1987. Falsao lebte von 1969 bis 1984 im Exil in Paris, weil er aktiv in der Studentenbewegung gegen die Militärdiktatur war, die 1964 mithilfe der CIA die Macht in Brasilien übernommen hatte und er in einem diktaturgeführten Gebäude eine Bombe platziert hatte und deshalb landesweit gesucht wurde. Im Exil in Paris entdeckte Falsao die Musik dann und das Instrumentenbauen auch für sich und veröffentlichte 1981 sein erstes Album Memorias das Aguas, auf welchem er einige von seinen selbst entworfenen und selbstgebauten Instrumenten einsetzte, zum Beispiel das Balawé, eine Art Berimbau, das Falsao zupfte und betrommelte und das er auch mit Wasser begoss, um noch eigenartigere Klänge zu erzeugen. 3 Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Exil 1987 veröffentlichte er dann in Brasilien sein zweites und letztes Album auch, Barracas Barrocas, das er auf Egberto Gismontis Label Carmo herausbrachte. Ein sehr interessantes Label. Wenn ihr mal ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, schaut einfach mal bei Discogs rein. Es ist auf jeden Fall, entdeckt man auf Carmo allerhand tolle brasilianische Musik. Auf beiden Platten von Falsao kann man die unterschiedlichsten musikalischen Einflüsse aus aller Welt heraushören. Falsao machte Fusion-Musik im wörtlichen Sinne. Und wir hören jetzt von der Barracas Barrocas LP das Stück Amazonico. Thank you. Esta cidade é um corpo de mulher em flor, no ato de florir. Um corpo vegetal ao sol a descansar, entre a montanha e o mar. Rio, rio, rio, que te fez assim, manhã, mulher, concreta e sensual. Tão fina cor, manhã, Maracanã, urgente carnaval. E a louro, mãe rainha da água e do sal. Muitos te tomam da fonte o sabor natural. Claro, quintal da eletrônica, aldeia, nação. Guajás, baianos, mineiros, te amam igual. Esta cidade é um sonho de atriz feliz na arte de iludir. Um corpo apodrecendo ao sol a delirar entre a montanha e o mar. Rio, rio, rio, que te fez sombrio, atroz, veloz, estranho frenesi. Rio, rio, rio, que te fez tão frio, aflito, ateu, aborto fluvial. Lágrimas, sangue nos olhos de Sebastião. E a louro, mãe rainha, buscando alto mar. Nativos aventureiros te querem tão mal. Guajás, baianos, mineiros, te amam igual. Zuerst hörten wir Amazonico von Ferdinando Falsao und danach Rio Zero Grau von Piri Reis. Wie Falsaos zweite Platte kam auch diese LP von Piri Reis, ebenfalls brasilianischer Musiker, auf Carmo, dem Label von Egberto Gismontis, heraus, und zwar im Jahre 1986. Beide Musiker sind auch auf der ersten Outro Tempo-Zusammenstellung zu finden, die vor ein paar Jahren auf Music from Memory veröffentlicht wurde. Eine ähnliche Ausrichtung wie die beiden Outro Tempo-Platten hat America Invertida, eine Compilation, die vor kurzem auf Little Butterfly Records herausgekommen ist. Dort findet man aber nicht Musik aus Brasilien, sondern aus Uruguay, aus den 80er Jahren. Leftfield-Pop und Experimental Folk steht als Bezeichnung in den Liner Notes zu dieser Musik. Eine sehr schöne Compilation und wir hören jetzt zwei Stücke von ihr. Zuerst Desencanto von der Band Contraviento, ursprünglich 1983 auf der LP Tertia erschienen. Und dann En Este Momento von Travesia, ursprünglich 1983 ebenfalls auf der LP Ni un Minuto Más de Dolor erschienen. Thank you. Zwei Stücke von der Compilation America Invertida hörten wir gerade mit ungewöhnlichem Pop und Folk aus der uruguayischen Hauptstadt Montevideo aus den 80er Jahren. Zuerst Desencanto von Contraviento und danach En este momento von Travesia. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio. Heute senden wir aus einem Hinterhof in Kreuzberg. Als nächstes kommen wir jetzt zu Michael William Gilbert, einem Musiker aus Massachusetts, der eine Zeit lang in Brüssel gelebt hat, dessen Musik eine Verwandtschaft zu John Hassells Fourth World Music hat, mit dem er etwa zeitgleich seine ersten LPs herausgebracht hat. Mit einer Mischung aus Klängen aus den unterschiedlichsten Teilen des Globus, zusammengeführt mit Experimenten auf elektronischen Klangerzeugern, die teilweise stark an Finis Afrikae, die spanische Band, erinnern, die vielleicht auch Gilbert gehört haben. Wir hören jetzt The Call von der gleichnamigen LP, die 1980 auf Gilberts eigenem Label Gibex herausgekommen ist. Mm-hmm. Ganz unkitschige und schöne New Age Musik von J.D. Emmanuel, a.k.a. James Daniel Emmanuel. Floating Rain heißt das Stück von seinem Debütalbum Rain Forest Music von 1981. Seit diesem Debüt macht Emmanuel Musik, die für Meditationen benutzt werden kann und mit der er der Hörerin oder dem Hörer zu einer transzendentalen Erfahrung verhelfen will. So hat er mal, glaube ich, in den Liner Notes geschrieben. Er nennt seine Musik Electronic Minimal und nennt als Einflüsse unter anderem Terry Riley, Steve Reich und Philip Glass. Also drei Personen oder drei von den bekanntesten Komponisten von Minimal Music. Und ja, nach einigen älteren Stücken am Anfang der Sendung kommt jetzt etwas Neueres. Zuerst All Blue von Giuseppe Leonardi von seiner EP für Second Circle, TBC, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und dann Ja Limonadi und die kleine Gräfin Dubsky, einem Pseudonym von Giuseppe Leonardi, das er für ein Stück auf DJ Sofas neuer Compilation Elsewhere Junior benutzt hat, mit dem Stück Totti und Pippo. Thank you. Thank you. Ja Limonadi und die kleine Gräfin Dabski mit dem Stück Totti und Peppo zu hören auf der Zusammenstellung Elsewhere Junior Part 1, A Collection of Cosmic Children's Songs von DJ Sofa auf Music for Dreams erschienen. Ihr hört gerade die Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. An dieser Stelle möchte ich jetzt noch einmal zu der Platte zurückkommen, die wir ganz am Anfang der Sendung gehört haben, Barracas Barrocas von Fernando Falsao aus dem Jahre 1987, die 3 Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Pariser Exil veröffentlicht wurde. Falsao lebte übrigens noch bis 2002, hat aber nach dieser LP von 1987 keine weitere Platte mehr veröffentlicht und sich anderen Dingen gewidmet. Wir hören Dice Alguem und danach noch einen Ausschnitt aus Elas Agirges Ristum. Pardon my bad Portuguese. Amor parece com carrossel no céu. Eu William Eaton hörten wir da gerade mit dem ersten unbetitelten Stück auf der A-Seite der Platte Music by William Eaton, die 1978 herausgekommen ist. Die Musik erinnert teilweise sehr an John Fahey und Eaton spielt auf selbstgebauten Gitarren, 6-seitige Gitarren, 12-seitige Gitarren oder sogar 26-seitige Gitarren. Eaton schrieb selbst über dieses Album, ich lese das jetzt mal vor: Deep Canyons contained a beautiful resonant quality and echo. A starlit night with a full moon provided all the reflection and endless space by which to project music into the cosmos. The sound of a bubbling stream and singing birds added a natural symphonic tapestry to a melody or chord pattern. These were solo sessions where I felt integrally connected to all that was happening. As I perceived it, everything was participating in a serendipitous dance. Everything was part of the music. I decided to record an instrumental album of music. The idea was simple. It would be a series of tone poems with no titles or any information attached, only the words. Music by William Eaton. Wir hören jetzt ein weiteres unbetiteltes Stück von dieser Platte, das erste von der B-Seite. Thank you. I'm just hanging on a thread, always stalling. Can't quit stalling, keep on falling out of line. Sliding off the wheel of life is rough and it gives you no warning. Looks like morning, just can't face another day, no for certain. I'm so certain, ain't no changes on the way. Sure it's tough to do your stuff when times are rough and lyrics are boring. Mr. Wonder, won't you come and make my day sound like thunder? More like thunder that is heading out my way. Sliding off the wheel of life is rough and it gives you no warning. No warning. No warning. No warning. Got me falling the blues. Got me falling without a word of warning. And it got me falling. Got me falling. Got me falling. Got me falling. Just Holding On von Karen Kroc, erschienen auf dem Album Freestyle von 1986. Karen Kroc ist eine der bekanntesten norwegischen Jazzsängerinnen, hat mit dem Art Ensemble of Chicago, mit Bengt Holberg und Archie Shepp unter anderem schon gespielt und hat auch diverse eigene Bands wie das Karen Kroc Trio und das Karen Kroc Quartett. Ich glaube, man sagt da wahrscheinlich Karin, nicht Karen. Karen Kroc Quartett. Kroc war immer offen für Experimente und auf vielen ihrer Alben finden sich sehr schöne und abenteuerlustige Kompositionen. Abenteuerliche und manchmal jazzige Musik macht auch die Freeform-Sängerin Annette Peacock. Peacock ist eine Pionierin der elektronischen Musik, die Ende der 60er bereits mit einem Moog-Synthi, den Robert Moog ihr selbst gegeben hatte, begann zu experimentieren. 1972 veröffentlichte sie ihr Debütalbum I Am The One, das vom Wire Magazin später in die Liste 100 Records That Set The World On Fire While No One Was Listening aufgenommen wurde. Seitdem hat sie viele weitere interessante Platten aufgenommen, unter anderem auch Sky Skating im Jahre 1982, von dem wir jetzt das titelgebende Stück Sky Skating hören. from my thoughts. The conversation's fun, and I'll dance with anyone. Walk On By von Man Jumping vom Album Jump Cut, das 1984 auf Bill Nelsons Cocteau Records herauskam und jetzt von Emotional Rescue wiederveröffentlicht wurde. Man Jumping bildete sich 1983 aus den Resten von The Lost Jockey, einer Band, die auf Le Disque du Crépuscule eine Platte mit dem Namen The Lost Jockey veröffentlicht hatte, auf der eine Art von Steve Reichscher Minimal Music zu hören war. Mit dem neuen Projekt kamen dann zur Minimal Music noch Funk, Disco und Perkussives aus aller Welt hinzu. Ihr seid gerade im Kashmir Radio und hört die Abendlandung mit Jean-Marie Dur. Heute mit einem bunten Mix aus unterschiedlichster Musik. Weiter geht es jetzt nach Japan in die frühen 90er zu der Synthpop-Band Dip in the Pool, die mit dem Stück On Retinae 1989 einen Balearic-Klassiker geschaffen haben. Wir hören jetzt zwei andere Stücke von dieser Band. Zuerst It's So Different Here vom 88er Album Ten Palettes und dann W vom 91er Album Aurore. Wanted me to write you a letter, here it is, left on river on the boat. And if the things I feel around me could lead you, they never will. Thank you. just like a bat. Cardinal Lucci is their only charm. I thought I should kill them sooner or late. Will of mine, beautiful ball. Ah, ihr seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Jean-Marie Dur ist am Mikroapparat und ich verabschiede mich hier schon wieder von euch. 90 Minuten sind jetzt gleich vorbei. Wir hören uns dann wieder in 4 Wochen. Bleibt alle gesund und munter. Diese Sendung wird dann auch in ein paar Tagen auf der Kashmir Radio Seite nachzuhören sein. Dort könnt ihr euch auch eine Trackliste anschauen, falls ihr nochmal wissen wollt, was das war, was ich heute gespielt habe. Ich sage auf Wiederhören mit einem Stück von Markus Stockhausen und Jasper van 't Hoof. Es heißt Aqua Sansa. Bis bald, macht's gut.